Hey, ich muss dir ein Geheimnis anvertrauen, dass sich bei mir ein Gefühl von Zuneigung aufbaut, das größer wird und endlich mal passiert. Wenn wir beide nun vor dem Spiegel stehen, kann ich uns fast wie Geschwister sehen. Sag einfach nichts, hör mir zu und setz dich hin. Denn was ich dir nur sagen will, kommt von ganz tief drin. Ich mag dich, wie du bist, ganz egal, was jemand spricht. Auch wenn sich bei dir nichts in deinem Herzen tat, vergiss es einfach nicht und lass mich bitte nicht damit im Stich, denn du bist mehr für mich. Aber lass mich noch erklären. Auch wenn du Gedichte magst, Rap aber dafür hast, oder dass du, wenn es dir mal passt, die ganze Stadt unsicher machst. Wenn du lachst, weil ich etwas im Auge hab, wenn du weinst, weil ein Film dich so traurig macht, dass du nicht fragst, was du willst und sagst, es sei für dich, nicht für mich, doch ich mag diese Art. Auch wenn du es hast, wenn du schläfst und ich bleib wach, nur weil ich wegen dir die ganze Nacht kein Auge mehr zumach. Ich mag dich, wie du bist, ganz egal, was jemand spricht. Auch wenn sich bei dir nichts in deinem Herzen tat, vergiss es einfach nicht und lass mich bitte nicht damit im Stich, denn du bist mehr für mich. Aber lass mich noch erklären. Ich mag es, wenn ich lache und du regst dich dabei auf, wenn du mich dann dafür schlägst und dich quälst, mag ich's auch. Ich mag auch deine Miene, wenn du ernst schaust, oder wenn du dich nach einem Sommer vor dem Herbst graust. Und ich mag es, wenn der Regen deine Haare durchnässt und dich darüber beschwerst, wenn du darin durchfährst. Ich könnte weitermachen, doch ich möchte sagen, ich mag dich, wie du bist, ganz egal, was jemand spricht. Auch wenn sich bei dir nichts in deinem Herzen tat, vergiss es einfach nicht und lass mich bitte nicht damit im Stich, denn du bist mehr für mich. Ich mag dich. Ich mag dich.